Okay, also jetzt kommt ein kleiner Kurzvortrag zu dem eigentlichen Thema Hegel, der Geschichtsmaterialist. Idee an der Stelle ist, dass, ja, dass ich denke, dass es bei, ich drücke mich mal vorsichtig aus, bei vielen Marxisten so ist, dass sie sich vorstellen, dass Marx und Engels eigentlich mit ihrem deutschen Ideologie da zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen sind, dass eigentlich die Ökonomie die Weltgeschichte bestimmt oder ein wichtiger Faktor der Weltgeschichte ist und man vorher sich solche Gedanken halt weniger gemacht hat. Dass man also vorher sich vielleicht über Abfolge von Kriegen und Königen interessiert hat oder dass der Hegel sich über eben über Ideen in der Weltgeschichte interessiert hat, aber dass der Beschäftigung mit den ökonomisch-soziologischen Grundlagen da weniger vorkommt. Und das Erste, was ich dazu sagen würde, und meine Gegenthese ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das bei Hegel auch berücksichtigt ist, sodass der historische Materialismus von Marx und Engels nicht einfach etwas Neues ist, sondern einfach eine Weiterentwicklung von Dingen, die bei Hegel angelegt sind und die auch bereits vorher angelegt sind. Wenn ich nach den Quellen schaue, die Hegel benutzt für seine, für seine Geschichtsphilosophie, was den Hegel beeinflusst hat, dann ist unter anderem finde ich dort Montesquieu, L'Esprit des Lois, der Geist der Gesetze. Ich finde den Aufstieg und Fall des römischen Empires von Gibbon und ich sehe Herder neben einigen anderen. Darüber hinaus ist zu seiner Zeit, wie er nach Berlin kommt, dort tätig, der Karl Ritter. Der Karl Ritter gilt neben Alexander Humboldt als der Begründer der modernen Geografie. Und auch dort finden sich sehr starke Einflüsse. Ich will auf drei von den genannten ein bisschen näher eingehen. Bei Montesquieu finden wir bereits ein Interesse daran, inwiefern zum Beispiel die geografischen Gegebenheiten, das Klima, die Größe eines Landes, die Religion eines Landes, also die entsprechenden politischen Verhältnisse bestimmt. Das ist etwas, was der junge Hegel in seiner Zeit in der Schweiz rezipiert und was ihm sehr beeinflusst hat. Er wird auch immer wieder zitiert. Herder hat selbst ja bekanntlich eine Geschichtsphilosophie geschrieben. Ja, also es gibt im deutschsprachigen Raum, ist natürlich vielleicht ein bisschen bekannter, also Kant und Schiller, die da in Ansätzen etwas geschrieben haben. Aber Herder hat die erste richtig große Geschichtsphilosophie geschrieben. Bei Kant und Schiller ist das nur eben so als Skizze. Wenn der Herder dann auch da beim Mittelalter stehen geblieben ist und wie ich mir angeguckt habe, was Herder wiederum für Quellen hat, dann stelle ich fest, dass es durchaus auch unter den deutschen Historikern schon vor Herder Historiker gegeben haben, die sich für Wirtschaftsgeschichte interessiert haben und darüber Aufsätze geschrieben haben. Die dritte Quelle, bedeutende Quelle von Hegels Geschichtsmaterialismus oder den Moment des Geschichtsmaterialismus in seiner Philosophie ist, wie gesagt, der Karl Ritter. Der Karl Ritter hat sich beschäftigt mit Geografie eben in dem Sinne, die Interaktion zwischen den Gesellschaften und den geografischen Verhältnissen. Er hat sich also sehr detailliert die geografischen Verhältnisse der Welt schildert er und guckt sich auf Quellen an. Hat zum Beispiel ein irrsinnig großes Werk von, ich glaube, 20 Bänden, allein über die Geografie von Asien, Afrika und Europa geschrieben. Und interessiert sich dort dafür, eben über diese Interaktion, also was bedeutet die jeweilige Geografie, die geografischen Gegebenheiten für die jeweilige dortige Gesellschaft, und ist sich auch bewusst, dass umgedreht die Menschen diese Geografie entsprechend ändern, dass sie das umändern. Und bei Karl Ritter gibt es da grob dann unterteilt, auch wenn er sich in erster Linie, wie gesagt, dann nicht für die Geschichte, sondern für die Geografie interessiert, gibt es dort drei Stadien. Das eine ist dann das Stadium, wo die Leute an die Kulturen, die landgebunden sind, anhand der Flüsse. Dann gibt es die Kulturen, die entsprechend an den Küstenschifffahrt machen, das ist dann das Mittelmeer. Die anderen an den Flüssen sind natürlich die ersten Hochkulturen. Und das dritte ist dann die eigentliche Weltkultur, die sozusagen mit ihren Schiffen dann die ganze Welt umspannen. Das ist dann für ihn dann natürlich die Kulturen so ab der Renaissance, wo dann die großen Entdeckungen halt losgehen. Bei Hegel war, wie gesagt, ein Zeitgenosse von Karl Ritter. Der Karl Ritter hat an derselben Universität gelehrt wie er. Er hatte in seinem Bücherschrank, es gibt ja Nachlassverzeichnis von den Werken, von denen Hegels Bibliothek waren. Die sind vielleicht gereinigt um einige Bücher, die man da rausgenommen hat, weil sie Hegel vielleicht zu sehr kompromittieren könnten. Aber im Wesentlichen sieht man das dort. Da ist auch das Werk eben von Karl Ritter über die Geografie der damaligen Welt von, ich glaube, 1817, gerade den Zeit, oder nee, 1819, glaube ich, also gerade die Zeit, wo der Hegel nach Berlin kam, ist dort drin. Und auch praktisch ist es bekannt, wenn ich die Schüler von Hegel angucke, dann war es damals üblich, dass die Leute gleichzeitig bei Hegel und bei Ritter gehört haben. Ritter war kein Hegelianer im eigentlichen Sinne, aber der Hegel war in diesem Bezug von Ritter beeinflusst, und die beiden sind ja auch nicht inkompatibel zueinander. Und der entsprechende Einfluss davon findet sich in dem Abschnitt die geografischen Grundlagen der Weltgeschichte, in seinen Einleitungen zu den Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte. Diese Einleitungen sind insofern philologisch bedeutsam, weil sie von Hegels eigener Hand stammen. Ansonsten ist praktisch alles, was ich in den Vorlesungen habe, ja bloß zusammenkompiliert aus Mitschriften von verschiedenen Schülern, teilweise eben auch editiert, sodass sich dann immer die Frage stellt, wie originär hegelianisch ist das Ganze. Das ist also bei diesen Einleitungen unzweifelhaft der Fall, dass das von Hegel selber kommt, auch wenn das vielleicht vor einer Veröffentlichung nochmal überarbeitet hätte. So, in dieser Einleitung ist Hegels Grundeinteilung, dass er sagt, er schließt bestimmte Gebiete von der Geschichte aus. Er sagt, wenn es eine zu große Kälte gibt oder eine zu große Hitze oder zu große Feuchte, Polarregion, Dschungelregion, Wüste, dann ist im Prinzip dort Geschichte erst einmal nicht zu erwarten, weil die Menschen, die dort sind, in erster Linie mit ihrer Subsistenz beschäftigt sind. Das wäre da eine Beziehung auf den einen Zuhörer gestern, der da drüber gesprochen hat. Ja, wenn ich so sehr da mit den Grundlagen meiner Freiheit beschäftigt bin, als erst, dann komme ich zu nichts anderem. Das erste Gebiet, wo er und die Leute dort wären, wohl in erster Linie Jäger und Sammler. Die eigentlichen erste Region, wo er Geschichte sieht, das sind die Hochlande, nennt er das. Das sind im Prinzip Gebiete, wo Hirtenvölker vorhanden sind. Und diese Hirtenvölker haben, und diese Hirtenvölker, da passiert eigentlich nicht so viel Mehrwertproduktion, also Quatsch, naja, also irgendeine zusätzliche Produktion, dass sie jetzt da großen eigenen Staat machen können. Aber sie sind ein, und sie sind auch relativ isoliert durch entsprechend durch die Abgeschiedenheit, Unwirtlichkeit ihrer Gegenden, dass sie nicht unmittelbar dauerhafte Staaten machen, aber sie interagieren mit den anderen Staaten. Sie, es gibt Handelsbeziehungen, unter Umständen brechen sie auch ein in die Gebiete der Staaten. Er denkt da halt vor allen Dingen an die Hunnen und die Mongolen. Und diese Hirtenvölker haben von da, weil sie relativ abgeschieden, isoliert sind, haben sie archaisch, vergleichsweise archaische Lebensbedingungen und ein Gefühl der Freiheit von aus dieser Isolation. Und die eigentliche Geschichts den Boden der Geschichte betritt man dann mit dem zweiten, das sind die Völker der Talebene. Das kommt, wie gesagt, von Ritter. Ne? In den Talebenen ist Ackerbau möglich. Das heißt, hier gibt es dann die Verbindung zum Ackerbau. In den Tal, darüber, dass es Ackerbau gibt, habe ich auch ein Interesse an Feldmessung. Kommt also Mathematik dazu. Ich habe ein Interesse jetzt plötzlich an Aussaat und entsprechend auch an Vorratsbildung für, um Aussaat halt dann im nächsten Jahr zu ermöglichen und vielleicht über schlechte Verhältnisse hinwegzukommen, schlechte Ernten hinwegzukommen. Das heißt, da ist plötzlich ein Interesse an der Zeit möglich, an Planung möglich. Ich habe ein Interesse an einer gemeinsamen Bestellung von Feldern und dadurch ergibt sich Arbeitsteilung. Ergibt sich Arbeitsteilung und es ergibt sich daraus dann auch die ersten Städte und dementsprechend auch die Ansätze von einem Staat mit einer entsprechenden Verwaltung. So, dementsprechend sind also die ersten großen geschichtlichen Reiche alle in den Flüssen. So, China, Indien, Euphrat, Zweistromland, Nil, Ägypten. So. Und dann gibt es als drittes für ihn, sagt er dann, diese Flüsse, die kommen alle letztlich, enden die am Meer. Hier ist so die Eigenart der Flüsse ist. Und an diesen Meeren, da hören dann die Reiche auf. Die Reiche sind ja am Flüsse gebildet. Und es bietet sich an, dass dort, von dort aus, die Schifffahrt, die dort passiert, dann nicht einfach wie an den Städten, an den Flüssen, jetzt in den Fluss entlang geht, sondern dass diese Schifffahrt auf den Meeren ist und dementsprechend auch die Reiche miteinander berührt, also entsprechend zwischen den Reichen die Schifffahrt dort passiert. Das ist also, von daher sind die Städte an den Küsten, sind die Orte, wo ich mit anderen Ländern in Berührung komme, wo dementsprechend eine größere Freiheit des Geistes ist, weil ich entsprechend mehr in Beziehung komme. Ich kann schon sagen, die Städte in den Talregionen sind ja im Prinzip Konzentrationen, die eigentlich nicht für sich leben, sondern die davon leben, von dem, was außen herum erwirtschaftet wird und wo es eine gewisse Freiheit des Geistes insofern gibt, dass es eine Arbeitsteilung gibt und ich mich auf bestimmte Sachen konzentrieren kann. Ich nicht mehr ganz wie beim Ackerbau völlig damit beschäftigt bin, mich da innerhalb der Natur da zu bewähren, sondern ich kann mich über andere Dinge kümmern. Und so sind dann nochmal die Städte an den Küsten, haben dann nochmal eine zusätzliche Freiheit darüber, dass die jetzt sozusagen nicht einfach nur verbunden sind mit dem einen Land, sondern eben mit den anderen Ländern und mehr Kontakte haben. Dass die Idee von dem Ritter, von dem weltumspannenden Handel, kommt bei Hegel dann eigentlich, das macht den Unterschied, macht er für sich halt nicht. Ist aber eine Geschichte, die, wenn man es weiterdenkt, natürlich da mit drin sind. Und das ist da auch interessant für die entsprechende heutige Zeit, wo ja viele Städte auch einfach heutzutage einfach durch den Flugverkehr direkt miteinander verbunden sind oder durch die Telekommunikation, das Internet direkt miteinander verbunden sind, wäre dies hier also auch nochmal eine neue Entwicklung. Prinzipiell wäre darin in dieser Herangehensweise jedenfalls gelegt, dass der Hegel aus diesen geografischen Gegebenheiten sieht, was diese für ökonomische Gegebenheiten bedeuten und aus diesen wiederum auch dann ableitet die sozialen Gegebenheiten, die Familienverhältnisse, die Wirtschaftsverhältnisse, die Staatsverhältnisse und auch die Ideen, die die Menschen zueinander haben. Gleichzeitig ist er sich aber dessen bewusst, dass die Menschen die Beschränkungen, die ursprünglich bestehen in diesen geografischen Gegebenheiten, mit der Zeit überwinden, durch entsprechend die Technik und die Institutionen, sodass die ursprünglichen Beschränkungen, die an der Anfangszeit der Geschichte eine große Rolle spielen und dementsprechend auch in seiner Weltgeschichte am Anfang mehr betont werden, mit der Zeit immer mehr zurücktreten. Die Menschen überwinden heutzutage habe ich sogar in den unwirtlichsten Gegenden von der Antarktis, kann ich entsprechend teilhaben an der Gesamtzivilisation und genauso überwinde ich halt Grenzen wie Gebirgsketten oder ähnliches. Und der Mensch schafft auch zusätzlich zu den gegebenen Flüssen, sich über die Straßen, Eisenbahnen, Flugzeuge und so weiter, hatte ich erwähnt, seine eigenen Grenzen. Das ist etwas, das hat ein Hegel-Schüler, ein Herr Kapp, ich glaube Christian Kapp, aber das müsste ich nochmal nachgucken, weil dazu gibt es so viele davon, hat das selbst in den 40er Jahren noch ein eigenes Buch darüber geschrieben, wo er diese Ideen von Hegel weiterentwickelt. Der Kapp ist besonders bekannt darüber, dass er noch ein zweites Buch geschrieben hat, wo er so Technikphilosophie macht, wo er Technik ansieht als die Erweiterung der Fähigkeiten des Menschen von seinem Körper. Das aber eine Idee ist, die auch schon bei Humboldt vorkommt. Und diese Gedanken, die er äußert in diesem Buch zu dieser geografischen Weltgeschichte, das erscheint kurz vor der deutschen Ideologie. Es gibt also möglicherweise, wäre es vielleicht lohnend, mal anzugucken, ob das von Hegel und Marx auch zu der damaligen Zeit rezipiert worden ist. Okay. Damit würde ich, wie gesagt, das ist ein kleiner Baustein nur, damit würde ich das jetzt hier an der Stelle schließen.